Eine Insel vor der Küste der Bretagne. Seltsame Dinge gehen dort vor. Ein Fluch soll auf der Insel liegen. Eine Prophezeiung, dass die 30 Klippen, die die Insel umgeben, 30 Tote fordern. Dass 4 Frauen gekreuzigt werden. Gekreuzigt, was für eine grausame Vorstellung. Und eine alte Legende berichtet von einem Gottesstein, der Leben oder Tod bringt. Ja, die Bretagne ist ein Landstrich voller Geschichten und Legenden. Und dann werden einer jungen Frau rätselhafte Zeichen zuteil. Zeichen, die sie auf die Insel locken. Ihre unglückliche Vergangenheit holt sie ein. Es kann ihr Leben kosten. Für Arsène Lupin beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Seine Stunde. Er kommt und berichtet von seinen Abenteuern jede Nacht. Er liebt die Normandie wie ich, die weichen Hügel, die Steilküste, den Wind hier am Meer in Etretat. Er wird immer hierher zurückkehren. Ich warte auf ihn in meinem Arbeitszimmer, wo er mir diktiert, was meine Feder niederschreibt. Arsène Lupin und die Insel der 30 Särge. Nach dem Roman L'île aux 30 Cercueils von Maurice Leblanc. Übersetzung aus dem Französischen und Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Erster Teil. Sind Sie da? Lupin? Arsène Lupin? Setzen Sie sich. Erzählen Sie. Erzählen Sie vom schaurigen Abenteuer auf der Insel Sarek. Sarek, die Insel der 30 Särge. Eines Abends, es war im Frühling 1917, suchte mich Hauptmann Belval in meinem Haus in Paris auf, nachdem er von der Insel in der Bretagne zurückgekehrt war. Er hatte Order, das Meer rund um die Insel nach geeigneten U-Boot-Stationen für die französische Marine abzusuchen. Wir befanden uns mitten im Krieg, der nun glücklicherweise sein Ende gefunden hat. Ich nannte mich zu jener Zeit Don Luis Perenna und galt in Pariser Kreisen als spanischer Grande. Aber das nur am Rande. Belval, ich freue mich, Sie wiederzusehen. Kommen Sie rein. Setzen wir uns. Ein Schlückchen Calvados? Ich habe da einen ganz hervorragenden. Da sage ich nicht nein. Sagt Ihnen der Name Antoine d'Argemont etwas? Der berühmte Dolmenforscher. Genau der. Ein Spezialist auf dem Gebiet bretonischer Grabstätten. Ist er nicht beim Schiffsunglück ums Leben gekommen? Ja, so hieß es. Vor 15 Jahren soll er zusammen mit seinem Enkel François, damals noch ein kleiner Wurm, ertrunken sein. Er hatte das Kind aus Rache entführt, weil seine Tochter Veronique gegen seinen Willen Graf Worski geheiratet hatte. Einen polnischen Edelmann, der einen furchtbar schlechten Ruf hatte. Brutal, unberechenbar und arrogant soll er gewesen sein. Monsieur d'Argemont ließ verbreiten, er und das Kind seien vor der italienischen Küste ertrunken. In Wahrheit hatte er seinen Tod nur vorgetäuscht und begab sich mit dem Kleinen auf die Insel Sarek, wo er in Ruhe seiner Leidenschaft für alte Steine nachgehen konnte. Eine Leidenschaft, die ich durchaus teile. Allerdings habe ich sie in gefasster Form lieber, noch lieber, wenn sie den Hals einer Dame schmücken. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Monsieur d'Argemont ist bei seinen Forschungen auf alte Überlieferungen gestoßen, die so verworren sind, dass man zwischen geschichtlichen Wahrheiten und Aberglaube nicht mehr unterscheiden kann. Die erste bezieht sich auf eine Prophezeiung, die seit Jahrhunderten auf der Insel herumgeistert. Von jeher haben die Bewohner geglaubt, der Tag werde kommen, an dem die 30 Klippen, die so gefährlich sind, dass man sie auch 30 Särge nennt, ihre Opfer fordern. Ein Glaube, der von einer Generation an die nächste vererbt wurde. Auf einer alten Grabstätte, dem Feendolmen, hat Monsieur d'Argemont eine Inschrift gefunden, die lautet: Für 30 Särge, 30 Opfer und 4 Frauen am Kreuz. Es scheint, als hätten die Bewohner jahrhundertelang mit der Weissagung gelebt, ohne dass sie eingetroffen wäre. Ja, aber nun glaubt man, dass die Zeit gekommen ist. Denn Monsieur d'Argemont hat die letzte Zeile auf dem Dolmen entziffert. Im Jahre 14 und 3 steht da. Und man nimmt an, gemeint sei das Jahr 1917. Also jetzt. Und die Bewohner der Insel haben Angst. Sie sind in Panik. Und Monsieur d'Argemont hat sich so sehr in die Sache hineingesteigert, dass er glaubt, mit seinem eigenen Tod beginne die Katastrophe. Er ist davon überzeugt, dass er bald sterben muss. Nehmen Sie noch ein Glas, mein lieber Beval? Gern. Ihr Calvados ist wirklich ausgezeichnet. Sanft und stark. Zum Wohl. Die Geschichte geht noch weiter. Monsieur d'Argemont hat andere Aufzeichnungen gefunden, in denen von einem wundertätigen Stein die Rede ist. Einem Gottesstein, der Tod oder Leben gibt. Im Mittelalter, so erzählte er mir, brachte man gebrechliche und verwachsene Kinder nach Sarek und legte sie nächtelang auf diesen Stein. Danach standen sie gesund und bei Kräften wieder auf. Auch unfruchtbare Frauen, Verwundete oder Greise wurden von ihren Gebrechen geheilt. Ein Druide wachte über den Stein und seine Anwendung. Irgendwann wurde der Wallfahrtsort verlegt. Es hieß, der Stein sei an eine andere Stelle gewandert. Und am Ende war er ganz verschwunden. Im 18. Jahrhundert wurde der Feendolmen dann als Gottesstein verehrt, aber die Wunder blieben aus. Eine interessante Geschichte. Ich komme zu Ihnen, Don Luis, weil ich Sie als mutigen, ja wagemutigen Mann kenne. Monsieur d'Argemont spürt Todesangst. Die Inselbewohner leben in panischem Schrecken. Es wird etwas passieren, eine Katastrophe. Davon sind alle überzeugt. Vielleicht können Sie sie beruhigen, wenn Sie mit Monsieur d'Argemont Kontakt aufnehmen. Er braucht Ihre Hilfe. Das will ich gerne tun. Ich werde ihm einen Brief schreiben, bevor ich mich selbst auf die Insel begebe. Sie erweisen mir sogar einen Dienst, Belval. Die Aussicht auf ein Abenteuer belebt mich ungemein. Eine neue Aufgabe, genau das Richtige für mich. Seien Sie versichert, die Sache ist bei mir in guten Händen. Da bin ich sehr erleichtert. Haben Sie Dank, Don Luis, und halten Sie mich bitte auf dem Laufenden. Wenn ich Ihnen behilflich sein kann, eine Depesche genügt. Gleich nachdem der Hauptmann Belval gegangen ist, schreibt Lupin einen Brief an Monsieur Antoine d'Argemont auf der Insel Sarek. Sehr geehrter Herr, Hauptmann Belval hat mich von Ihren Befürchtungen unterrichtet. Der Fall scheint mir ziemlich ernst und nach den von Belval beschriebenen Anzeichen zu urteilen, stehen Sie am Rande eines Abgrunds. Aber befürchten Sie nichts. Ich werde mich Ihrer Sache annehmen. Sobald ich meinen Fuß auf die Insel setze, sind Sie und die Ihren in Sicherheit. Glauben Sie fest daran, was auch eintreten mag. Selbst dann, wenn alles verloren scheint. Der Ihre, Don Luis Perenia. Wie ich Sie kenne, Lupin, blieben Sie nicht untätig. Ich ließ meine Verbindungen spielen, um Veronique, die Tochter des Dolmenforschers, ausfindig zu machen. Und schließlich fand ich eine Spur. Die Unglückliche, die ihren Vater und ihren Sohn verloren zu haben glaubte, war zunächst in ein Kloster gegangen. Auch um ihrem Mann Graf Worski zu entkommen, an dessen schlechten Charakter sie längst nicht mehr zweifelte. Später nahm sie einen anderen Namen an und führte ein bescheidenes Leben in der kleinen Stadt Besançon im Jura. Aber Sie trafen sie nicht mehr an? Nein, ich kam zu spät. Ihr Advokat erzählte mir, sie hätte ihm kurz zuvor 2 Aufträge erteilt. Sie habe von einer merkwürdigen Botschaft gesprochen, der sie folgen müsse. In einem Film, der in der Bretagne spiele, habe sie an einer Hütte die Initialen ihres Mädchennamens entdeckt. V.D.H. Sie bat den Maître herauszufinden, wo sich der bretonische Ort befindet und Nachforschungen über ihren Ehemann Graf Worski anzustellen. Der Advokat zeigte mir daraufhin eine Abschrift des Briefes, den er Veronique sandte. Seine Spuren verlieren sich im Wald von Fontainebleau, wo er, man weiß nicht von wem, durch einen Dolchstich ermordet wurde. Die Beweise sind da, ich habe sie gesehen. Graf Worski ist in Fontainebleau begraben. Erlauben Sie mir, Madame, auf die seltsamen Umstände seines Todes hinzuweisen, die mit einer dunklen Prophezeiung einhergehen, an die Graf Worski zu glauben schien. Seine Intelligenz und ungewöhnliche Energie waren leider durch einen verderblichen Hang zum Aberglauben getrübt und es peinigten ihn Halluzinationen und Angstzustände. Die Prophezeiung lautet: Worski, Sohn des Königs, du wirst von der Hand eines Freundes sterben und deine Frau wird ans Kreuz geschlagen werden. Sie lastete Zeit seines Lebens auf ihm. Dieser schreckliche Mensch. Fahren Sie nach Paris, Madame. Nehmen Sie da den Abendzug, er wird Sie nach Camperlé bringen. Von da fahren Sie mit einem Wagen nach Nevers und gehen zu Fuß weiter auf der Straße, die nach Carcanique führt. Nach der ersten Steigung, vor dem Feldweg nach Trehubert, steht auf einer baumbestandenen Anhöhe die verlassene Hütte, die Sie in dem Film gesehen haben. Madame, meine zweifache Aufgabe ist damit beendet. Hochachtungsvoll. Véronique d'Argemont stieg noch am selben Abend in den Zug. Nach mühsamer und unbequemer Fahrt in die Bretagne findet sie schließlich die Örtlichkeiten so vor, wie der Maître sie beschrieben hat. Auch die Hütte. Ein Unterstand für Hirten. V-Punkt, D-Punkt, H-Punkt. Die Buchstaben sind verblasst, aber noch deutlich zu erkennen. Und was ist das? Ein Pfeil und die Zahl 9. Was bedeutet das? Die Tür ist mit einem einfachen Holzriegel verschlossen. Véronique muss sich einen Ruck geben, um sie zu öffnen. Es ist keine körperliche, eher eine seelische Willensanstrengung. Ihr scheint, als würde sie mit dieser Bewegung in eine Welt eintreten, die ihr Schrecken und Schmerz zufügen will. Sie zögert. Was hält mich zurück? Ein Toter. Mein Gott, ein Toter. Und was ist das? Oh, ihm fehlt eine Hand. Mit aller Willenskraft zwingt sie sich zur Ruhe und sieht sich in der Hütte um. Unter einer Bank findet sie ein zusammengeknülltes Papier, das sie aufhebt und auseinanderfaltet, während sie wieder ins Freie tritt. Eine Zeichnung. Entsetzlich. 4 an Bäumen gekreuzigte Frauen. Oh Gott. Oh Gott, die eine sieht mir ähnlich. Und auf dem Schild darüber meine Initialen. V.D.H. 30 Särge. 4 Frauen am Kreuz. Stein Gottes, der Tod oder Leben gibt. Véronique schwinden die Sinne. Ohnmächtig sinkt sie ins Gras. Doch sie ist eine gesunde und kräftige Frau. Die Schwäche geht bald vorüber, ihre Gedanken werden wieder klar und mit großer Entschiedenheit beschließt sie, den beängstigenden Weg, der sich vor ihr aufzeichnet, bis zum Ende zu gehen. Auf einer Mauer entdeckt sie einen Pfeil mit der Zahl 10, was sie als Markierung einer Wegstrecke deutet. Als Véronique in die gewiesene Richtung weitergeht, folgen die Ziffern 11 bis 17. Sie ist in dem kleinen Ort Carcanique an der Südküste der Bretagne angekommen. Die letzte Ziffer findet sie auf einem kleinen Granitstein am Rande einer Bucht, wo ein Motorboot auf den Wellen schaukelt. Eine Frau in bretonischer Tracht belädt es mit Paketen und Säcken und macht es klar zum Ablegen. Kinder singt und lacht, Jungfrau Freude macht, nimm die Händchen, falte sie, bete, lächeln zu machen. Wer hat sie dieses Lied gelehrt? Wer sind sie? Woher kennen sie dieses Lied? Es ist ein Lied, das meine Mutter mir vorgesungen hat. Seit sie tot ist, habe ich es nicht mehr gehört. Wer hat es sie gelehrt? Jemand von drüben. Von drüben? Von meiner Insel. Ich fahre gleich rüber. Die Insel der 30 Särge. Ich habe diesen Namen im Gasthaus gehört. Ja, so nennt man sie. Aber eigentlich heißt sie Sarek. Verzeihen Sie bitte. Es gibt Dinge, die einen aus der Fassung bringen. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich hier bin. Auf der Tür einer alten Hütte sah ich die Initialen meines Mädchennamens, den ich seit 14 Jahren nicht mehr gebrauche. Es war wie ein Zeichen, dem ich gefolgt bin. Und wie lauten Ihre Initialen? V. D. H. Veronique? Veronique d'Argemont? Sie kennen meinen Namen? Mademoiselle Veronique? Madame Veronique, sind Sie es wirklich? Ist es denn möglich? Oh, gebenedeit seist du, heilige Jungfrau. Sie wissen, wer ich bin? Bitte, erklären Sie mir... Sagen Sie mir zuerst, wo haben Sie die Hütte mit Ihren Initialen gefunden? Nicht weit von hier. Das Schrecklichste war, darin lag ein Toter. Ein Mann in bretonischer Tracht mit weißen Haaren und einem grauen Bart. Oh Gott, es war furchtbar. Und eine Zeichnung habe ich in der Hütte gefunden. Vier Frauen am Kreuz. Und eine davon ich selbst. Sie trägt meinen Namen. Die anderen drei tragen bretonische Hauben. Wie Sie. Vier Frauen am Kreuz? Ja. Und 30 Särge stand darunter. Schweigen Sie! Schweigen Sie! Sie dürfen davon nicht sprechen. Sprechen Sie nicht davon. Es gibt teuflische Dinge und davon zu sprechen ist ein Frevel. Aber was? Sie müssen mit mir hinüber. Auf die Insel? Ja, Sie sind doch Veronique d'Argemont. Ja. Und Ihr Vater heißt Antoine d'Argemont. Ja. Und Sie haben gegen den Willen Ihres Vaters einen polnischen Grafen namens Worski geheiratet, von dem Sie sich haben entführen lassen. Mein Gott, ja. Sie haben ein Kind von ihm, nicht wahr? Einen Sohn. François. Ja. Mein Vater hat mich verstoßen und aus Rache meinen Sohn entführt. Sie sind beide bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen. Ihr Vater wollte sich rächen, vor allem an Worski. Und Sie standen unter dem Einfluss Ihres unseligen Gatten. Aber inzwischen bereut er seine Tat. Sie sprechen von meinem Vater, als würde er noch leben. Er lebt, mein Kind. Ich sehe ihn jeden Tag. Er hat sie suchen lassen, aber sie hatten sich einen neuen Namen gegeben und waren wie vom Erdboden verschwunden. Ich heiße Honorine und führe den Haushalt ihres Vaters. Mein Vater lebt? Mein Vater lebt. Aber sagen Sie, was ist mit meinem Sohn? Lebt er auch? Lebt er? Oder ist er gestorben? Ich flehe Sie an, sagen Sie mir die Wahrheit. Verzeihen Sie mir. Ich hätte es Ihnen gleich sagen sollen. Natürlich lebt er, mein kleiner François. Er lebt. François lebt. Gewiss. Und es geht ihm gut. Er ist ein kluger Junge und für seine 15 Jahre sehr kräftig. Ich kann mit Recht stolz auf ihn sein, denn ich habe ihn aufgezogen. Weinen Sie nur. Weinen Sie, meine Liebe, das wird Ihnen gut tun. Fahren wir. Wir dürfen keine Minute verlieren. Ich will die beiden sehen. Ja, ja. Weshalb zögern Sie? Was hindert uns? Die Zeichnung, die Sie gefunden haben. Die vier Frauen am Kreuz. Sind Sie sicher, dass Sie gemeint sind? Ja, auf einem Kreuz stehen meine Initialen. Aber das ist doch jetzt egal. Erinnern Sie sich an die Prophezeiung, an die Worski glaubte? Da war auch von seiner Frau die Rede, die ans Kreuz geschlagen wird. Sie kennen diese Weissagung? Ja, ich kenne sie. Ihr Vater hat mir davon erzählt. Es ist furchtbar, daran zu denken und an die anderen Dinge, die noch viel entsetzlicher sind. Und deshalb zögern Sie, mich mit auf die Insel zu nehmen? Lachen Sie nicht. Wenn man die Hölle vor sich sieht, vergeht einem das Lachen. Sie denken, ich bin abergläubisch und sehe Gespenster. Nicht, dass ich das abstreite. Ich bin eine einfache Frau, aber das hier ist etwas anderes. Sie sollten mit Maginok darüber reden. Maginok? Ja, ein alter Freund Ihres Vaters. Er hat Ihren Sohn miterzogen. Er weiß mehr als alle Gelehrten. Mehr als Ihr Vater. Und doch hat er das Schicksal herausgefordert. Er hatte gründen wollen, wozu man nicht das Recht hat. Was heißt das? Er wollte an das Dunkle rühren. Er hat einen Stein angefasst. Und dann? Seine Hand verbrannte. Es war eine furchtbare Wunde, wie ein Krebsgeschwür. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Er litt so sehr, dass er mit der linken Hand zur Axt griff und sich selbst die rechte abschlug. Was sagt sie? Ja, es ist 10 Tage her. Er hat sich die rechte Hand abgeschlagen. Ich habe ihn damals gepflegt. Was haben Sie denn? Dem Toten in der Hütte, dem alten Mann, fehlte die rechte Hand und die Wunde war noch frisch. Oh Gott. Entsetzlich. Er hat es vorausgesehen. Die Augen des alten Maginok konnten im Buch der Vergangenheit wie in dem der Zukunft lesen. Er sah, was wir nicht sehen. Das erste Opfer werde ich sein, sagte er. Und wenn der Diener nicht mehr sein wird, kommt der Herr an die Reihe. Und wer ist sein Herr? Ich werde nicht zulassen, dass Ihr Vater das zweite Opfer wird. Nein. Nein, ich werde rechtzeitig ankommen. Ich fahre sofort los. Wir fahren zusammen. Nein, nein! Ich beschwöre Sie, bestehen Sie nicht darauf. Warten Sie hier, ich bringe Ihren Vater und Ihren Sohn herüber. Denken Sie an die 4 Kreuze. Sie dürfen nicht hinüber, die Insel ist verflucht. Keine Stunde länger warte ich. Lieber will ich mich 1000 Mal in Todesgefahr begeben. Ich fahre mit. Also gut. Gottes Wille geschehe. Kommen Sie. Ich rufe François, das ist unser Zeichen. So mache ich es jedes Mal, wenn ich zurückkomme. Er klettert dann den Felsen herunter und läuft zur Mole. Sie werden ihn gleich sehen. Schauen Sie, Madame Veronique. Da hinter dem breiten Felsen, das ist die Einfahrt zu unserem kleinen Hafen. Wie ist er denn, mein François? Ein wahrer Segen. Ein sanftes, freundliches, hilfsbereites Kind. Weiter, erzählen Sie mir mehr. Mit wem spielt er? Bekommt er Unterricht? Sein Großvater unterrichtet ihn. Und vor 5 Jahren ist ein junger Lehrer auf die Insel gekommen. Stéphane Maroux. François hat ihn sehr gern und verbringt den ganzen Tag mit ihm. Und dann ist da noch Monsieur Touvabien. Monsieur Touvabien? Ein kleiner Hund, den ihm Maginok geschenkt hat. Der hässlichste und komischste Hund, den Sie sich vorstellen können. Er bringt alle zum Lachen. Wenn jemand traurig ist oder etwas schief geht, dann setzt er sich auf die Hinterbeine und macht Männchen, kneift ein Auge zu und scheint zu lachen. Dann sagt François: Du hast recht, mein Freund. Man darf den Kopf nicht hängen lassen. Es ist alles gut. Und sobald man getröstet ist, trottet Touvabien davon. Gleich werde ich meinen François in die Arme schließen. Sie erkennen ihn an der roten Mütze und an seinem Flanellhemd mit den goldenen Knöpfen. So, da werden wir. Hey, Honorin! Vom Festland zurück! Hey, Matrosen! Mach das Seil fest! Ich hab's! Du, Corrigou! Bring das Gepäck von Madame ins Haus. Wird gemacht. Er ist nicht da. Kennst du die andere Frau? Wunderbar. Nein, nie gesehen. Zum ersten Mal ist er auf mein Zeichen noch nicht gekommen. Vielleicht ist er krank? Nein, er ist nie krank. Was dann? Ich weiß es nicht. Wie können Sie so ruhig sein? Um François mache ich mir keine Sorgen, aber um Ihren Vater. Maginok hat mir geraten, ihn nicht zu verlassen. Er ist in Gefahr. Kommen Sie, gehen wir. Wie weit ist es denn? 40 Minuten zu Fuß. Wir wohnen auf dem hinteren Teil der Insel, der mit dem vorderen durch einen schmalen, felsigen Fußweg verbunden ist. Das Haus ist eine ehemalige Benediktinerabtei, aber die Benediktiner leben schon lange nicht mehr auf der Insel. Lupin, wo sind Sie? Veronique ist auf der Insel angekommen und wie es scheint, droht Gefahr. Ich konnte es nicht verhindern. Ich musste Vorbereitungen treffen. Einen Tag verbrachte ich in der Bibliothek National, um die geologischen und geografischen Gegebenheiten der Insel zu erforschen. Und ihre Geschichte selbstverständlich. Ich stieß auf interessante Hinweise, die das erste Jahrhundert vor Christi Geburt betreffen. Da machte sich ein Keltenstamm aus dem Gebiet, das man heute Böhmen nennt, auf die Reise gen Westen, um den Anfeindungen ihrer Nachbarn zu entgehen. Und sie führten das Heiligste mit sich, das sie besaßen, den Grabstein ihrer Könige. Dieser Stamm gelangte in die Bretagne und schließlich auf die Insel Sarek, die vorher von den Ligurern, unmittelbaren Nachfahren der Höhlenmenschen, bewohnt war. Die Kelten aus Böhmen fanden auf der Insel ein perfektes System von Höhlen und natürlichen Grotten vor, das ihnen Schutz bot. Den heiligen Stein legten sie in eine Art unterirdische Krypta und ließen ihn von Druiden bewachen. Dieser Graf Wronski übrigens, das haben meine Recherchen ergeben, ist ein ganz übler Bursche. Lupin, ich will Sie nicht unterbrechen, aber Sie müssen sich beeilen. Keine Sorge, ich bin schon dabei, meinen Kristallstöpsel flott zu machen. Sie wissen ja, ich besitze noch eine Narwal, ein treues Gefährt. Nur den Hybridantrieb habe ich umrüsten lassen auf Diesel. Die Marine spürt ja auf U-Boote mit Dieselmotor. Aber der Komfort bei meiner Narwal ist unübertroffen. Mein Speisesaal bietet Platz für 12 Personen. Der Kristallstöpsel und ich, wir stechen in See oder vielmehr, naja, unter See. Ich kann es kaum erwarten, die Insel mit eigenen Augen zu sehen. Und Vorsorge für eine kleine Maskerade ist auch schon getroffen. Während Lupin sein Unterseeboot zum Auslaufen bereit macht, sind die beiden Frauen, Honorine und Veronique, auf einer Hochebene angelangt. Der Fußweg zieht sich an einer Steilküste entlang. Das Meer, das in der Ferne mattgrün schimmert, bricht sich an den Felsen und umgibt die Insel mit einem weißen Schaumgürtel. Sie kommen in ein Wäldchen, in dessen Mitte sich ein Hügel mit einem bemoosten Stein erhebt, der wie ein Altar aussieht. Eichen stehen in gleichen Abständen um den Hügel herum, wie antike Götter, die einem geheimnisvollen Kult beiwohnen. Warum bekreuzigen Sie sich, Honorine? Die Mönche haben den Ort geweiht. Aber da lauern aus alter Zeit noch böse Dinge, die Unglück bringen. Besonders in diesem Wald hier, dem Eichenhain. Machen Sie es wie ich, Madame Veronique. Das hält die bösen Geister fern. Wie traurig es hier ist. Nicht eine Blume wächst hier. Oh, es gibt welche. Magenok hat sie gepflanzt. Ganz am Ende der Insel, rechts vom Wehendolmen. Sie werden die Blumen noch sehen. Blumen, wie es sonst keine auf der Welt gibt. Wunderblumen. Hinter dem Wäldchen fällt der Weg plötzlich steil ab. Ein scharfer Einschnitt teilt die Insel in zwei Teile. Der kleinere Teil liegt ein wenig niedriger. Zerklüftete Felsen umgeben ihn mit einem steilen Wall, der mit seinen spitzen Zacken wie ein Kronenreif wirkt. Verbunden ist er mit dem größeren nur durch ein schmales, 50 Meter langes Felsstück, kaum breiter als eine Mauer. Über diese Kluft wurde eine Brücke geschlagen, die sich mit beiden Enden auf den Felsen stützt. Sehen Sie? Da hinten, da ist schon die Abtei. Glauben Sie, dass mein Vater mich gut aufnehmen wird? Oh, er wird Sie mit offenen Armen empfangen. Ich werde allein hineingehen und mit ihm sprechen und hole Sie dann an der Gartentür ab. Es ist sonderbar, dass François nicht zur Mole gekommen ist. Beeilen wir uns. Ja, kommen Sie. Beeilen wir uns. Das ist Marie Le Goff, unsere Köchin. Schnell durch die kleine Pforte. Wir kommen. Wir kommen. Zu Hilfe. Hilfe. Hilfe. Die Tür ist abgeschlossen. Nehmen Sie die Leiter draußen und versuchen Sie, durchs Fenster zu kommen. Vater, ich komme. Ich bin gleich bei dir. Veronique setzt die Leiter an die Hauswand und steigt hoch. Das kann nicht sein. Die rote Mütze, das Flanellhemd. Das ist François. Er richtet einen Revolver auf seinen Großvater. Im Gesicht der gleiche grausame Ausdruck wie Vorsky. Voller Hasse und Roheit. François, was tust du? Bleib hier. Nein, ich lass dich nicht weg. Das ist nicht wahr. Nicht du, François. Vater, ich bin es. Veronique. Du bist verletzt. Bleib ganz ruhig. Ich bin bei dir. Veronique, mein Kind. Verzeih mir. Ich wollte dich lange schon um Verzeihung bitten. Still, Vater. Hab keine Angst. Ich verlasse dich nicht. Pass auf dich auf. Der Stein Gottes. Nicht bleiben. Es ist dein Tod. Fort von der Insel. Rasch. Die vier Kreuze von Sarek. Gehen Sie weg, Madame Veronique. Ihr Vater befiehlt es. Sie sind verletzt. Sie brauchen Hilfe. Später, es ist nicht so schlimm. Wenn ich doch rechtzeitig gekommen wäre. François, ein Mörder. Ich kann es nicht glauben. Lassen Sie sich helfen. Wo ist das Verbandszeug? Im Schrank, im Flur. Aber sehen Sie erst nach der Köchin. Sie liegt verletzt hinter der Treppe. Es sieht schlimm aus. Beeilen Sie sich. Die Köchin lebt nicht mehr. Veronique verbindet Honorins Wunde. Es ist nur ein Streifschuss. Sie schließt die Augen ihres Vaters und bedeckt seinen Leichnam und den der Köchin mit einer Decke. Während Honorine in fiebrigem Schlaf liegt, versucht Veronique, sich zu sammeln. Sie ist wie zerschmettert nach den schrecklichen Ereignissen, die in so kurzer Zeit auf sie eingestürzt sind. Den Kopf in die Hände gestützt, sitzt sie zusammengekauert auf dem Boden, fast eine Stunde lang. Madame Veronique. Was ist? Die Türglocke. Das ist bestimmt Corijou mit ihrem Gepäck. Was soll ich nur sagen? Wie soll ich ihm das hier erklären? Lassen Sie mich reden. Sie sind so schwach. Sie können noch nicht aufstehen. Doch, es geht mir schon besser. Kommen Sie. Ist denn niemand da? Ich habe schon an der Küchentür geklopft. Wo ist Marie Le Goff? Madame Honorine, Sie sind ja verwundet. Was ist passiert? Monsieur Antoine und Marie sind ermordet worden. Ermordet? Von wem? Ich weiß es nicht. Wir kamen zu spät. Und der kleine François? Und Monsieur Stéphane? Sie sind weg. Vielleicht konnten sie sich verstecken. Aber... Maginoc? Warum sprichst du von Maginoc? Er hat immer gesagt, er wird der Erste sein. Wenn er noch lebt, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Dann ist das hier etwas anderes als... Maginoc ist auch tot. Madame Veronique hat ihn in einer Hütte auf dem Festland gefunden. Oh Gott im Himmel. Dann kommt alles wie vorhergesagt. Wir müssen fort von hier. Wir müssen alle fort. Die Insel ist verflucht. Du hast recht. Wir müssen hier weg. Aber erst morgen. Vorher müssen wir Monsieur Antoine und die Köchin beerdigen. Schick die drei Schwestern Archinia für die Totenwache her und sag ihnen, diesmal bekommen sie doppelt bezahlt. Du kümmerst dich mit den anderen um die Särge. Bei Tagesanbruch werden wir die Toten in geweihter Erde begraben. Dann könnt ihr alle eure Sachen packen und fahren. Und Sie, Madame Honorine? Ich habe ja mein Boot. Und sag den anderen nicht, dass Maginoc tot ist. Versprochen. Die drei Schwestern Archinia halten die Totenwache. Hagere, knochige Gestalten, die wie Hexen aussehen. Die schwarzen Kleider schlottern um ihre dürren Leiber und die ehemals weißen Hauben starren vor Schmutz. Am nächsten Morgen bringen Correjou und die Männer aus dem Dorf die Särge, holen die beiden Toten ab und beerdigen sie bei der alten Kapelle in der Nähe der Abtei. Aber Correjou kann seinen Mund nicht halten und als die Leute vom Tod Magnocs erfahren, bricht Panik aus. Wie wahnsinnig strömen alle mit ihrem Hab und Gut zu den Booten. Correjou hingegen läuft noch einmal zur Abtei, um mitzuteilen, dass Honorins Motorboot in der Nacht gestohlen wurde. Er verspricht, am nächsten Tag vom Festland zurückzukommen und Honorin und Veronique abzuholen. 21 Inselbewohner verteilen sich auf 2 Boote und legen ab. Die Männer rudern. Von einem Fenster im oberen Stock der Abtei aus sehen Honorin und Veronique zu. Mein Gott, wenn sie nur aus dieser Hölle herauskommen. Da! Sie sind schon kurz vor der Durchfahrt bei den 2 Klippen. 100 Meter noch und alles ist gut. Dann sind sie draußen auf dem Meer. Sie werden es schaffen. Da! Wieso? Was ist denn? Was ist? Mein Boot. Da! Und darin ist François. Und Monsieur Stéphane mit seinem blau-weiß gestreiften Pullover. Ich sehe ihn. Mein François. Er wird sich mit den anderen in Sicherheit bringen. Das Motorboot fährt direkt auf die 2 Boote der Inselbewohner zu und hat sie fast erreicht, als François sich bückt und etwas in das eine, dann in das andere Boot wirft. Gott! Feuer lodert auf! Es brennt! Oh Gott, die Boote brennen! Beide Ruderboote gehen in Flammen auf. Die Menschen versuchen, sich mit einem Sprung ins Meer zu retten. Einige schwimmen, um den Rand der Klippen zu erreichen. Andere klammern sich an eine Boje. Kaum haben sie Hoffnung geschöpft, als ein Kugelhagel auf sie einprasselt, bis auch die letzten Fliegenden untergegangen sind. Die Wasseroberfläche wird langsam wieder still. Gott im Himmel! Worski! Sie haben auf sie geschossen wie auf Wild! Worski! Ich sehe Worski in ihm. Er ist dein Sohn! Sei verflucht! Du bist die Mutter dieses Ungeheuers! Und du wirst bestraft werden! Das Kreuz! Ja, das Kreuz! Du wirst ans Kreuz genagelt! Ja, das wird deine Strafe sein! Fassungslos sieht Veronique vom Fenster aus zu, wie Honorin aus der Abtei läuft, durch den Garten auf die Klippen zurennt, den Namen des Kindes ruft, das sie aufgezogen hat, und sich kopfüber in den Abgrund stürzt. Veronique ist allein. Sie sinkt in einen unruhigen Halbschlaf. Von einem leisen Geräusch erwacht sie. Sie schlägt die Augen auf. 2 Schritte von ihr entfernt sitzt ein putziger hellbrauner Hund auf den Hinterbeinen und hält die Vorderpfoten vor der Brust gekreuzt. Tout va bien? Der Hund von François. Er ist tatsächlich so komisch, wie Honorine ihn beschrieben hat. Ein kleiner Hund, den ihm Magnoc geschenkt hat. Der hässlichste und komischste Hund, den Sie sich vorstellen können. Er bringt alle zum Lachen. Wenn jemand traurig ist oder etwas schief geht, dann setzt er sich auf die Hinterbeine und macht Männchen, kneift ein Auge zu und scheint zu lachen. Ach, armes Tier. Nichts ist gut. Im Gegenteil. Aber man muss leben, nicht wahr? Man darf nicht verrückt werden wie die anderen. Auf dem Kanapee im Arbeitszimmer ihres Vaters sinkt Veronique in einen tiefen Schlaf. Die Gegenwart des Hundes beruhigt sie. Als sie am späten Vormittag erwacht, sitzt Tout va bien immer noch neben ihrem Bett. Veronique geht in die Küche hinunter und findet Essensvorräte in Säcken und Kisten, mit denen sie Wochen überleben kann. Langsam weicht ihre Beklommenheit. Sie schöpft wieder Hoffnung. Bestimmt wird ein Schiff vorbeikommen und sie mitnehmen. Am Nachmittag ist der Hund plötzlich verschwunden. Doch der Frühling verlockt Veronique, einen Spaziergang zu machen durch den Park bis zur Spitze der Insel. In der Mitte einer Lichtung erhebt sich ein Dolmen, dessen Steinplatte auf zwei Felsvorsprüngen ruht. Ein Fußweg führt einige Steinstufen hinab auf eine kleine Wiese, wo vier Reihen von Dolmen nebeneinander stehen. Mackinocks Blumen. Schöner als jedes Bild. Wie groß sie sind und glänzend. Geradezu übernatürlich. Wie ein Strauß, der alle Farben, alle Düfte und alle Schönheit in sich vereinigen wollte. Veronique kann sich kaum trennen vom Anblick der Wunderblumen. Aber es beginnt zu dämmern und sie nimmt den steilen Fußweg hinauf zum Plateau mit den Eichen und den Altarsteinen. Von einer düsteren Heidefläche unterhalb des Hügels dringen Geräusche herauf. In Veronique, die sich allein auf der Insel glaubt, steigt von neuem die Angst auf. Sie versteckt sich hinter einem Gebüsch. Wie ein Spuk erscheinen ihr mit ihren hellen Hauben und schwarzen Kleidern die drei Schwestern Archinia, die über die Heide herannahen. Sie haben die Insel nicht mit den anderen verlassen. Beifuß und Eisenkraut pflückt man bei Sonnenuntergang. Hier in der schwarzen Heide hausen die heiligen Männer. Sie bereiten sich vor. Schweig, Närrin. Du bringst uns noch Unglück. Es muss gut sein auf einem Kreuz. Dort schläft man ruhig. Willst du wohl schweigen? Ich habe den Druiden gesehen, am sechsten Tag nach Vollmond. Er trug ein weißes Gewand und stieg auf die große Eiche, um mit einer goldenen Sichel den heiligen Mistelzweig zu schneiden. Er hütet den Schatz, den Stein, der zum Leben erwecken und töten kann. Den Gottesstein. Die von damals hüten den Stein, die heiligen Männer. In diesem Jahr werden wir alle geopfert, wir alle auf der Insel. 30 Tote für 30 Särge, so heißt es. Wir müssen fort sein, bevor sie auf die große Eiche steigen. Vier Frauen am Kreuz. Still. Der sechste Tag nach Vollmond rückt schon wieder näher. Wir müssen fort. Ich habe etwas gesehen. Etwas Weißes, das sich bewegt. Unsinn. Was redest du da? Da, hinter der Eiche. Die Druiden verstecken sich da. Ich sehe sie. Sie bringen mich fort. Veronique kraust es. Langsam tastet sie sich rückwärts. Da nimmt sie von der anderen Seite ein zischendes Geräusch wahr. Sie blickt auf und kann in der Dämmerung erkennen, wie ein Pfeil durch die Luft saust und sich in den Rücken einer Schwester bohrt, die nach vorn kippt und liegen bleibt. Und noch ein Zischen. Und noch eins. Die zweite Schwester fällt, die dritte auch. Wie von Geisterhand werden die Schwestern an einem Strick über die Heide geschleift, leblose Beute eines Unsichtbaren. Starr vor Entsetzen verharrt Veronique in ihrem Versteck. Wenn sie mich finden, bin ich das nächste Opfer. Dann wird es still. Im Schutz von Gebüsch und Dorngestrüpp kriecht Veronique zu einem kleinen Schuppen, in dem sie sich verbirgt. Erschöpft und fassungslos sinkt sie zu Boden. Als sie wieder zu sich kommt, ist die Nacht hereingebrochen. Eine neblige Nacht, schwach erhellt von silbrigem Mondlicht. Hier kann ich nicht bleiben. Ich muss zurück in die Abtei. Zögernd öffnet sie die Tür des Schuppens. Der Mondschein wird ihr den Weg zur Abtei weisen. Es ist nicht weit. Sie blickt zum Eichenhain auf dem Hügel hinüber. An drei Bäumen sind die Äste abgeschlagen. An den kahlen Stämmen hängen, die Arme auf den Rücken gebunden, die Beine verschnürt mit einem Strick um den Hals, die drei Schwestern Archinia. Das matte Weiß ihrer Hauben leuchtet im silbrigen Licht. Weg von der Insel, kein Mensch, eine Bestie, die solches tut. Und ich soll die vierte sein, die vierte Frau am Kreuz, sie werden mich suchen, werden mich jagen. Ich muss weg, weg aus dieser Hölle. Wo kommst du denn jetzt her? Wo warst du? Ach, du kannst ja nicht wissen, was hier passiert. Komm mit. Komm, wir gehen zurück in die Abtei. Veronique durchstreift die Räume der Abtei und hofft, irgendetwas zu finden, was ihr helfen könnte. Sie gelangt auch in das Zimmer von Stéphane Maroux, François' Lehrer. Ein kleines Kästchen auf dem Tisch erregt ihre Aufmerksamkeit. Sie öffnet es, nimmt ein mit einem Gummiband umwickeltes Tagebuch heraus, löst das Band und schlägt den Deckel auf. Eine Fotografie fällt ihr in die Hände. Das bin ja ich. Das ist meine Schrift. Meinem Freund Stéphane. Das begreife ich nicht. Ich erinnere mich an dieses Bild. Wie alt war ich da? Vielleicht 16. Aber wieso habe ich es ihm geschenkt? Kannte ich ihn denn? Veronique ist nicht tot. Ich spüre es. Seit sie mir ihr Bild gab, habe ich sie nie vergessen. Eines Tages kommt sie zurück. Bis dahin werde ich die Erziehung ihres Sohnes übernehmen. Sie soll stolz sein auf François. Ich werde alles, was an seinen Vater erinnert, auslöschen und die edlen und wertvollen Eigenschaften seiner Mutter in ihm fördern und entwickeln. Ihr Lächeln wird meine Belohnung sein. Er meint mich. Er tut das für mich. Nun ist François mein Schüler. Seine Augen sind klar wie die ihren. Seine Absichten lauter und rein. Ich habe ihm gesagt, dass seine Mutter lebt, dass wir sie finden werden und dass er sie erkennen kann an ihrer rechten Hand. Quer über die Handfläche läuft eine lange Narbe. Als Kind hat sie sich mit einer eisernen Gitterspitze die Hand durchbohrt. Und ihr Foto habe ich ihm gezeigt. Er wollte es gar nicht wiederhergeben. Der Mensch, der das geschrieben hat, kann kein Verbrecher sein. Und mein Sohn auch nicht. Entweder sie wurden dazu gezwungen oder sie waren nicht bei Verstand, als sie die Morde begingen. Vielleicht leben sie noch. Stunden der Ruhe und Zuversicht folgen. Veronique fühlt, dass Stéphane, an den sie sich nicht erinnert, bei ihr ist. Sie streichelt den Hund, der sich neben sie legt und ihren Schlaf bewacht. Was ist, Tuvabian? Was willst du? Du willst raus. Veronique folgt dem Hund ins Freie. Er führt sie zu einer Öffnung zwischen zwei Felsblöcken, nicht weit vom Feendolmen. Sie schiebt das Gestrüpp beiseite und entdeckt eine Treppe, die hinunterführt in einen unterirdischen Gang. Der Hund läuft voraus, er scheint den Weg zu kennen. Überall an den Seiten sind Öffnungen, wo das Licht eindringen kann. Die Insel scheint durchzogen von unsichtbaren Verbindungsgängen. An einer Mauer bleibt der Hund stehen. Auf der anderen Seite ist eine Stimme zu hören. Das Lied meiner Mutter. Nur ein Kind, das singt und lacht, der heiligen Jungfrau Freude macht. Nimm die Hände, falte sie, lächeln zu. Am Ende des Ganges hört Veronique ein Geräusch, als ob auf der anderen Seite an der Mauer gekratzt würde. Und tatsächlich wird von innen ein Stein herausgenommen. Die Öffnung ist gerade so groß, dass der Hund hindurchpasst. Der ist ja Monsieur Tuvabian. Warum hat der gestern seinem Herrn keinen Besuch abgestattet? Zu viel zu tun? Ein Ausflug mit Honorin? Ach, wenn du sprechen könntest. François? Du hast viel zu erzählen, was? Ist das François? Warum bringst du Honorin nicht her, damit sie mich befreit? Großvater wird sich ängstigen, dass ich so lange fort bin. Er weiß nichts von all dem, was er getan hat. Hat er sein Gedächtnis verloren? Oder war er verrückt und ist jetzt wieder bei Verstand? Was bist du, Fabian? Bist du wieder weg? Mein François. Was Was suchst du da? Hat dich jemand begleitet? Ist da jemand hinter der Mauer? Honorin, bist du es, Honorin? Du bist es, nicht? Ich höre dich atmen. François. François. Honorin, endlich. Komm näher an die Öffnung, damit ich dich verstehe. Ich bin nicht Honorin. Wer denn? Eine Freundin von ihr. Ich kenne sie nicht. Nein, aber ich bin auch deine Freundin. Warum ist Honorin da nicht mitgekommen? Honorin ist drüber aufs Festland gefahren. Um mich zu suchen? Ja. Sie glaubt, dass ihr beide, Stefan und du, entführt worden seid. Und der Großvater? Auch er ist fort. Und mit ihm alle Bewohner der Insel. Wegen der Geschichte mit den Särgen und den Kreuzen? Ja. Die Angst hat sie vertrieben. Und was ist mit Ihnen? Haben Sie keine Angst? Ich bin hierher gekommen, um mich zu erholen. Ich kenne Honorin schon lange. All diese abergläubischen Geschichten schrecken mich nicht. Und du? Wie bist du hier reingekommen? Seit 10 Tagen bin ich in diesem Verlies eingeschlossen. Seit 10 Tagen? Und du bist nie draußen gewesen? Nein, nie. Morgens wird ein kleines Fenster in der Tür geöffnet. Eine Frau streckt ihre Hand herein und bringt mir frisches Wasser. Hier ist meine Hand. Ich stecke sie durch die Öffnung. Sieh sie dir an. Das ist nicht die Hand, die ich gesehen habe. Was ist? Warum hältst du mich fest? Ist das möglich? Die Narbe. Eine Narbe quer über die Handfläche. Wie Stefan gesagt hat. Maman, du bist meine Maman. Ja, François, ich bin deine Maman. Ich habe gewusst, dass du lebst. Stefan hat es mir gesagt. Wer hat dich hierher gebracht? Waren es Wesen aus... Du meinst Wesen aus früherer Zeit? Druiden, von denen Legenden berichten? Nein, es waren auch keine Geister. Es waren Menschen von heute aus Fleisch und Blut. Und ich war nicht allein. Stefan war bei mir. Hast du irgendjemanden erkannt? Nein. Es war dunkel und es ging viel zu schnell. Bekommst du genug zu essen? Keine Sorge. Hier in der Ecke sind genug Vorräte und Stroh gibt es auch. Und jeden Morgen bringt mir die Frau frisches Wasser. Ich warte in aller Ruhe. Du wartest? Auf wen? Das klingt vielleicht komisch, aber ein einflussreicher Mann aus Paris, Don Luis Perenia, hat Großvater einen Brief geschrieben. Er hat versprochen zu kommen und uns zu helfen, egal was passiert. Auf ihn warte ich. Hat Großvater dir denn nichts erzählt? Ich habe deinen Großvater nicht gesehen. Ich war gerade angekommen, da haben sich die Ereignisse überstürzt und alle haben die Insel verlassen. Dann bist du ganz allein zurückgeblieben? Ja, aber Tubabia war bei mir. Er hat mich zu dir geführt. Was ist mit deinem Lehrer? Weißt du, wo sie ihn gefangen halten? Ich glaube, er sitzt in einer Zelle unter meiner. Ich habe Geräusche gehört. Der arme Stefan. Ich habe eine Idee, Maman. Im Keller der Abtei liegen Gartenwerkzeuge. Auch eine kleine Hacke mit einem Stiel. Die bringst du mir mit, damit kann ich die Steine lockern und dieses Loch hier vergrößern. Und du kannst versuchen, in die Zelle unter meiner zu gelangen. Gibt es auf deiner Seite eine Öffnung zum Meer hin? Eine Art Fenster? Ja, solche Öffnungen gibt es überall. Ist sie so groß, dass du hindurchpasst? Das könnte gehen. Dann bring eine Leiter mit. Im Keller ist eine aus Bambusrohr, an der oben Haken befestigt sind. Du kannst versuchen, durch die Öffnung zu steigen und in die Zelle von Stefan zu klettern. Würdest du das tun? Ja, François, das will ich tun. Die Grotte ist ein guter Platz zum Ankern. Nach meinen Berechnungen, wenn der Plan stimmt, komme ich von hier aus in die unterirdischen Gänge. Ah, noch eine kleine Verwandlung, dann kann's losgehen. Maske? Perücke. Langer weißer Bart. Die Hände, die müssen genauso faltig sein wie das Gesicht. Oh, hier. Dunkle Ringe. Und die Augenlider? Ich würde mich auf 200 schätzen. Ein langes weißes Gewand um den heißen Rosenkranz aus den heiligen Kugeln, die die Gallier Schlangeneier nannten und die in Wahrheit kleine Seeigel sind. Und das schöne Jadebeil mit dem Schriftzeichen. So, das dürfte genügen. Also wer mich jetzt nicht für einen Druiden hält. Ich halte mich ja selbst für einen. Arsène Lupin und die Insel der 30 Särge. Nach dem Roman L'île aux 30 Cercueils von Maurice Leblanc. Aus dem Französischen von Sabine Grimkowski. Erster Teil. Erzähler Rüdiger Vogler. Arsène Lupin, Samuel Weiss. Véronique Dergemont, Stéphanie Schönfeld. Honorine, Doris Wolters. François Dergemont, Finn Henkel. Patrice Belval, Torben Kessler. In weiteren Rollen Michel Brandt, Johanna Hanke, Susanne Heidenreich, David Liske, Sebastian Miro, Rahel Ohm, Elmar Roloff, Sascha Vergins und als Tout va bien Nanny vom Ennstal. Komposition und Bandoneon Helena Rüegg, Kontrabass Winfried Holzenkamp. Ton und Technik Rolf Knapp und Claudia Peike. Regieassistenz Konstanze Renner. Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Regie Stefan Hilsbecher. Produktion Südwestrundfunk 2011.